Achterbahn. Hat es dir auf der Achterbahn gefallen? Ja, dir auch? Mir war es zu schnell. Dann gehen wir als nächstes auf etwas Langsameres. Danke.